Liebe Museumskäfer, hier sind wir wieder, die drei anderen Museumskäfer, und zwar Martha und Jörg und Matthias. Und wir sind der Museum Bug. Wir sind der Podcast, bei dem drei, ich habe es gerade schon gesagt, Museumskäfer in Museen und Ausstellungen gehen und sich danach, nachdem sie erstmal was Leckeres gegessen haben, bei einem Bierchen hinsetzen und überlegen, ob das so schön war, was sie alles gerade gesehen haben und ob es ihnen gefallen hat und was sie besser machen würden als alle anderen da draußen. Genau, das ist der Museum Bug, unser lauschiger Museumspodcast. Ja, mit einer gehörigen Portion Boulevard. Genau, Museumsboulevard ist das nämlich. Ja, so das haben wir so mal gesagt, ne? Ursprünglich. Ja. Aber mittlerweile sind wir schon recht analytisch geworden. Ja, voll langweilig. Werden wir jetzt langweilig eigentlich? Weil wir etabliert sind jetzt. Mhm. Nachdem wir, die 10.000 Download-Marke geknackt haben. Haben wir echt? Wir hatten jetzt 10.000 Downloads. Cool. Ja. Ja, was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich meine, ja, wir kriegen jetzt von, das ist halt so eine Zahl, ne? Von Spotify so eine Plakette wahrscheinlich. Ne? Spotify spielt ja gar keine Rolle in der Rechnung. Nee, die sind da gar nicht mehr drin. Das haben wir alles ganz allein gemacht. Das ist ja der Feind, meiner Meinung nach. Aber gut. Stimmt. Direkt depubliziert. Ja. Ja, genau. Nein, aber wir sind sehr besonders, weil es gibt ja inzwischen doch viele Podcasts von Museen, aber gar nicht so viele Podcasts über Museen. Mhm. Ja, das stimmt. Du bist ja Marktbeobachter. Ja, ich hab bei Martha gelernt, wie man den Markt beobachtet. Ja. Wir haben das ganz genau. Also hier Conversion und alles. Museum Bug Analytics. Genau, das ist unser 8. Standbein. Stimmt. Wir müssen mal eine neue Sparte aufmachen, ne? Ja. Ja, heute waren wir wieder mal in Berlin unterwegs. Letztes Mal waren wir in Hamburg. Und heute waren wir wieder in Berlin unterwegs. Ich kann es noch mal sagen. Letztes Mal waren wir in Hamburg, heute wieder in Berlin. Genau, aber wir waren auch in unbekanntem Gebiet, zumindest früher mal. Da war das nämlich gar nicht eingezeichnet, wo wir waren, aber dazu später mehr. Aber es war auch unbekannt, weil es war eine Gedenkstätte. Das ist kein klassisches Museum, in dem wir waren. Und wir waren schon mal in einer Gedenkstätte, ziemlich früh sogar, in der Gedenkstätte Blindenwerkstatt Otto Weid, ist, glaube ich, der offizielle Titel. Richtig. Das wäre auch sehr schön. Hört euch die Folge an, das wäre sehr gut. Heute waren wir in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, muss man Hohenschönhausen. So Hohenschönhausen. Schönhausen. Da, wo die Hohenschönhausen. Wo die Hohenschönhausen. Ja, ist genau. Denn sonst noch, bevor wir damit anfangen, irgendwas Spezielles passiert? Das ist irgendwie interessant, ne? Irgendwie, Martha hat früher immer gesagt, ja, müssen wir da vorher immer noch diese Teile machen, und jetzt fordert sie es schon immer wieder ein. Also ich finde, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, dass wir als Museumskäfer wieder geschlossen auf einer Demo waren. Oh, geschlossen vor allen Dingen. Geschlossen. Ja, das stimmt. Gestern war die große Antikriegsdemo in Berlin. Man könnte auch sagen Friedensdemo. Oder Friedensdemo. Wie wurde die eigentlich kommuniziert? War das Friedensdemo? Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube schon. Ja. Also es hängt ja oft zusammen, ne? Für Frieden gegen Krieg. Das. Aber ich finde, wir sollten aufhören immer mit diesem Gegen, oder? Ja. Es ist so. Mehr für. Verbotspartei. Verbotspodcast. Ja. Gut, da sind wir gestern hingegangen. Das war. Ich fand das sehr beeindruckend. Und ich fand, das passt zu heute. Ja. Ja, es setzt tatsächlich, finde ich, ein bisschen den Rahmen für unseren Besuch heute auch. Nicht mal thematisch unbedingt, aber so von der. Ich habe vorher drüber nachgedacht und dachte. Man sieht in Zeiten wie heute, ausnahmsweise habe ich mal nachgedacht, aber in Zeiten wie heute merkt man, wie wichtig so Erinnerungskultur sein kann, dass man sieht, was mal war und was man vielleicht auch so nicht mehr haben will. Ja. Das dachte ich mir schon, das setzt so ein bisschen den Rahmen für heute. Ja, okay, in dem Sinne habe ich es noch gar nicht zusammengeknuppert. Total, meinst du, Gedenkstätten sind vor allem dafür da, um zu zeigen, so will man es nicht haben? Ich glaube schon. Also ich glaube, hatten wir denn nicht mal vorher schon drüber gesprochen, dass das so merkwürdig ist, dass es ja so keine Stätten gibt für hier war es voll schön, alles tipptopp. Ja, das stimmt. Gibt's nicht. Sondern es ist immer eigentlich eher so, dass man denkt, das Leid, man gedenkt des Leides anderer Menschen. Zumindest nicht in Deutschland, würde ich mal jetzt mal so behaupten. Vielleicht gibt's ja so schöne Gedenkstätten irgendwo anders auf der Welt. Weil die Kulturen anders sind oder so. Sag ich mal, als Oder du bist halt in so einer Militärdiktatur, da gedenkt man ja den Heldentaten der Soldaten. Ja. Hier das ist so aber keine Gedenkstätte, das ist ein Denkmal. Ach stimmt, das ist ein Denkmal. Stimmt, da hast du recht. Das ist was anderes. Oder ein Ehrenmal gibt es ja auch hier. Treptower Park und so. Ja, ne? Genau. Das wollte ich jetzt auch sagen, sowas. Aber das ist ja nicht unbedingt. Aber jetzt sind wir schon wieder bei den Gedenkstätten schon angelangt, ne? Wollen wir noch, ich wollte noch kurz, also können wir. Ach scheiße, jetzt habe ich das so abgewürgt, ne? Das ist die schöne Diskussion, tut mir leid. Hm. Wir können die ja gleich nochmal aufgreifen. Was möchtest du denn sagen, Jörg? Genau. ich wollte, ja, siehst du jetzt. Sollen wir erstmal anstoßen? Ja. Ah ja, wir können. Das stört doch sonst so nichts hier. Ja. Ich mache mit Mjöln hier, mache ich hier ein Bier. Ja, Matthias hat so einen Riesenhammer hier. Damit öffnet der. Zeige ich dir nachher, wo er hängt. Tschüss, Leute. Tschüss. An einem kalten Wintertag abends. Geil. Dass du bist ein richtiger Literat auch. Ja, natürlich. Dazu ein kaltes Bier am kalten Wintertag. Nee, ich wollte noch fragen, eigentlich, also was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, hatten wir schon alles abgekaspert, ne? Wir waren auf Demo mal wieder. Ob ihr noch was zu der letzten Folge sagen wolltet, vielleicht. Oder ob ihr noch irgendwas zum Thema Museum Hamburgischer Geschichte sagen wolltet. Also vielleicht noch eine Sache. Also du wolltest anschauen. Ja, dann erzähl's doch mal. Ja, doch einfach. Aber ich wollte euch ja auch fragen. Also wir hatten noch zwei Kommentare von einem Matthias, den Nachnamen weiß ich jetzt wieder nicht. Habe ich auch vergessen. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch im Museum Hamburgischer Geschichte an diese Bilderuhr. Ne? Mhm. Und da hatte der Matthias noch Links verschickt auf so Webseiten und auf eine Webseite zum Beispiel, wo diese Bilderuhr nochmal irgendwie erklärt wird und thematisiert wird, die er auch selber, also die Webseite, die er selber, glaube ich, auch gestaltet hat. Und die ist wirklich sehr schön und das wollte ich nur nochmal so als Tipp sagen, wenn man, genau. Das Gute ist ja, die Website könnt ihr euch nämlich halt auch anschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wo die zu finden ist, dann geht ihr einfach auf museumbug.net, guckt die letzte Folge an und da findet ihr alle Links. Yeah. Das ist super. Das stimmt. Das ist ein toller Service, den wir und der Matthias da anbieten. Das ist ein Service. Unglaublich. Nee, aber noch irgendwelche Anmerkungen zu unserer kleinen Hamburg-Exkursion? Ich möchte sagen, es wird nicht das letzte Mal Hamburg gewesen sein. Die lieben Kolleginnen aus dem von der Stiftung Historische Museen Hamburg haben sich nämlich auch gemeldet und die haben gesagt, ja, seid ihr den Deppert? So klingen die da nicht, aber naja, und die haben gesagt, kommt dann nochmal vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen, weil... Du hast die Himmelsrichtung verwechselt. Das ist doch der internationale Museumspodcast. Ja. Und auf jeden Fall haben die gemeint, kommt dann nochmal vorbei, weil die Peking ist ja auch dem irgendwann zugänglich. Das der große Schiff im Hafen mit dem Hafenmuseum. Die große Ente. Ja, so. Ja. Ach, echt? Ja. So ein Auswandererschiff oder was? Nee, so ein Frachter ist das, glaube ich. Ich glaube, Segelfrachtschiff. Segelfrachtschiff. Ja, das bietet, ist der Rahmen des Hamburger Hafenmuseums, was da ja etabliert wird. Und ich glaube, das wäre ziemlich cool, weil Hafen immer gut ist. Mhm. Hafen ist immer gut, ne? So eine Regel. Ja. Kann man so sagen. Wasser ist immer gut. Ja. Ja. Martha, du hast dich jetzt schon so zurückgelehnt auf dem Sofa hier, als würdest du gleich einschlafen wollen. Ich habe schon so eine schöne Kuscheldecke über mir. Ich höre euch jetzt so schön zu. Rede doch mal weiter. Aber ist ja eigentlich Liegeverbot. Du musst nämlich stehen. Oh Gott, und zwar den ganzen Tag lang. Was stellt euch mal vor? Ey, Hohenschönhausen. Ach, da sind wir ja schon, ne? Da wollt ihr echt nicht landen. Wollen wir da jetzt schon hin, nach Hohenschönhausen? Da kommt, ich glaube, da kommt man hin, ob man hin will oder nicht. Das ist das Problem. Ich hatte so das Gefühl, ich hätte noch so 1000 Sachen zu sagen, aber weiß es jetzt auch gar nicht mehr. So von der letzten Folge meinst du? Ja, und auch von dem dazwischen. Und von der nächsten Folge. Ja. Ja, ist auch egal. Fangen wir mal mit. Mit was fangen wir denn an? Dann gehen wir doch mal zur Gedenkstätte Hohenschönhausen. Die ist ja in Hohenschönhausen, ne? Das dem Namen nach. Ja. Und wir sind dahin geradelt, weil es ist tatsächlich ein bisschen weiter draußen für alle, die nach Berlin kommen. JBD. Ja. Wobei, so ganz weit draußen ist es nicht, aber weit genug. Ich finde so, dass man als Autonormaltourist, bei dem es nicht auf dem Zettel steht, nicht zwangsläufig dran vorbeikommt. Ja, das stimmt. Da ist halt sonst nichts, oder? Leckerer Chilene, das kann ich sehr empfehlen. Aber ansonsten ist da wirklich nicht viel. Ja. Hohenschönhausen, das ist ein Stadtteil von Pankow? Ist das noch Pankow? Ich glaube nicht. Oder ist das schon? Ist das ein eigenständiger Stadtteil? Oh Gott, da bin ich auch gerade wirklich ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall im Osten von Berlin. Ja, so Nordosten. von Berlin. Ja, was lässt sich über Hohenschönhausen noch so sagen? Da gibt es dieses Olympia-Gelände, zum Beispiel dieses große Sportgelände, wo die ganzen Sportlerinnen und Sportler schon seit DDR-Zeiten trainieren. Gezüchtet werden. Genau, da gibt es jede Menge auch Hochhäuser. Ja. Aber es gibt auch noch so einen alten Teil von Hohenschönhausen. Ja, Alt-Hohenschönhausen. Alt-Hohenschönhausen. Und es ist aber auch so, dass das so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weiter draußen ist, hat natürlich auch seinen Sinn und Zweck, dass das nicht genau in der Mitte ist, weil zu früheren Zeiten war das geheimes Sperrgebiet, zu dem ja auch nicht jeder Zugang hatte, weil sich eben in der Mitte, zu DDR-Zeiten vor allem, eine Untersuchungshaftanstalt befand, die der Grund unseres heutigen Besuchs dort war. Yeah. Genau, also die Gedenkstätte, das ist nämlich echt total interessant, das wusste ich erst nicht, ist diese Untersuchungshaftanstalt, aber noch viel mehr drumherum, also richtig mehr als ein Häuserblock. Also ja. So ein ganzes richtig ein ganzes Stadtgebiet, Viertel. Ja, genau. Ja, Viertel, genau. War Sperrgebiet, weil da alles Mögliche von der Stasi sozusagen war. Also auch ein Arbeitslager. Lager X und aber auch so, es ist, keine Ahnung, Chemielabore und also da, wo die auch die Zettel auf, also die Briefe aufgedampft Archive haben und so Geschichten. Und so, genau, alle mit den Büros und genau. Ja, da haben wir schon nicht schlecht gestaunt, als wir da vor diesem kleinen Stadtteilmodell standen und sehen konnten, wie groß das eigentlich war. Ne? Ich hatte als erstes gedacht, okay, man geht halt dort. Also wie sieht das eigentlich aus, diese Gedenkstätte? Das ist wie so ein, wir haben ja schon gesagt, Untersuchungshaft und Schalt. Also es ist wie so ein, ist eine Mauer drumherum, große Mauer, Stacheldraht. Auch noch Stacheldraht. Und Wachtürme. Ganz und so Wachtürme drumherum, so wie man sich das gemeinhin irgendwie vielleicht vorstellt. Und dann geht man da rein, dann ist da auch so ein kleiner Plan, so ein Stadtteilmodell. Modell, ja. Und dann sieht man aber erstmal, also wie Martha es gerade schon beschrieben hat, also das Areal war einfach noch viel, viel, viel, viel größer. Dieses Sperrgebiet halt. Ne? Das war so das erste Aha-Erlebnis, was ich da irgendwie hatte. Und da gab es auch keine, also anscheinend in den Landkarten, wie sagt man, Stadtkarten? Hä? Plan. Stadtplan, Stadtplan, danke. So, da gab es auch gar keine Bezeichnung für. Es war einfach ein Fleck, ein leerer Fleck. Ja, der wohl auch in den Karten, die es in der DDR gab, da war das auch nicht drin aufgezeichnet. Ja. Ne? Aber ich fand es schon ganz beeindruckend. Man kommt da ja so hin, wir haben ganz lässig unsere Fahrräder so angeschlossen. Mhm. Und dann lässig vor allen Dingen. Ja, und anders geht nicht. Das war schon echt cool. Auch die Leute. Schon die Spuren schön getrocknet. Wie die Leute haben so aus dem Fenster geguckt und haben so wissend genickt. Ja, lässig. Naja, und auf jeden Fall, dann geht man aber ja auch erstmal durch so ein großes Tor auch wirklich da rein. Ich finde das schon echt krass, so wirklich mitten im Wohngebiet einfach dann so Mauer und Gefängnistor mit Stäben, was weiß ich was dran. Und dann, es hat auch gleich irgendwie was Beklemmendes. Ja, voll. Man kam rauf, also man kam rauf auf diesen Hof, man sah den Stacheldraht so hinter sich, das Tor so hinter sich, die ganze Mauer drumherum, das ist so, ja, hier, also hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Ja, wenn einer zumacht, ist vorbei. Ja, genau. So. Und auch alles so das Gefühl in. Gefühl hattet ihr. Ja. Okay. Das habe ich aber auch, wenn ich auf die Arbeit gehe. Ja, aber stell dir mal vor, du arbeitest da. Ich könnte das nicht jeden Tag in so einem Stacheldrahtgebäude. Ja, das haben wir uns auch vorgestellt. Also, man muss vielleicht noch dazu sagen, also, das war für uns jetzt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich oder für die Museum-Bug-Folge ein bisschen ungewöhnlicher, weil wir haben an der Führung teilgenommen und die Führung hat uns Steffi gegeben, Matzes Frau. Die da nämlich arbeitet. Und hinterher haben wir uns gefragt, wie kann man denn, also wie wäre es, wenn man im Gefängnis arbeitet? Das müssen wir Steffi nochmal fragen. Aber nee, es ja sehr, auch, ein sehr trostloses Umfeld irgendwie. Genau. Ist, ne? Was aber auch noch wichtig ist, warum wir das auch gemacht haben, ist, dass es gibt zwar eine Ausstellung in diesem Gebäude, da kann man auch immer rein, aber man kommt in eigentlich die interessantesten Räume und auch in diese ganzen Gefängnistrakte und so, da kommt man nur rein mit Führung. Ja. Also sowohl alle Schulklassen als auch alle sonstigen Besucherinnen und auch wir wären da auch nicht reingekommen ohne Führung. Aber das da ist ja auch schon mal der erste, finde ich, große Unterschied zwischen klassisch Museum, wie wir es sonst besprechen, und Gedenkstätte. Das ist nämlich nicht so, dass du da durchlaufen könntest und dann wäre an jeder Zelle oder so irgendwie so ein Schildchen dran, wo ich dann, hier ist übrigens das und das, achten Sie auf jenes, lesen Sie mal das und das, sondern das ist wirklich natürlich auch restauriert teilweise schon, aber mehr oder weniger im Originalzustand von damals eben. Und das führt halt dazu, dass wenn du als Normalmensch einfach so da durchlaufen würdest, du überhaupt, also man würde wahrscheinlich staunen und wäre irgendwie fasziniert, aber du hast überhaupt keinen Zugang dazu, weil du niemanden hättest, der dir was erklärt, ja, ohne Führung. Und du bist vielleicht dann sogar noch mehr alleingelassen mit dieser eigentlich Beklemmtheit und mit dieser, du verstehst es ja gar nicht richtig, was das jetzt hier ist. Also es ist auch total interessant, also das Gebäude ist auch eine ganz lange Geschichte schon, ist noch bis vor die Kriegszeiten, also ich glaube 20er Jahre, ne? 20er geht's los. Genau. Und war dann, also oder wurde dann genutzt nach dem Zweiten Weltkrieg als von der Sowjetunion als Gefängnis oder als. Ja. Genau, da geht's los mit den schlimmsten Sachen. Was wir genau da alles gesehen haben, ich glaube, wir machen wahrscheinlich gleich mal unseren berühmten Rundgang. Ja, so ein bisschen. Aber was man vielleicht nochmal sagen kann, ist, es ist ja nicht nur, also wie du schon gemeint hast, es ist so ein Gebäudeensemble. Ne? Also genau. Sind irgendwie, ist das älteste aus den 20ern. Und dann sind aber irgendwie Stück für Stück auch weitere Gebäude dazugebaut worden. Genau, und denen dann eben halt auch weitere, also vor allen Dingen zu DDR-Zeiten dann, glaube ich, dieser Neubau, der dann auch irgendwie noch mehr Zellen und Trakte und so beinhaltete. Ja. Mhm. Genau. Und dann hat uns die Steffi in die Hand genommen und ist mit uns da durchgeleitet. Und da muss ich nochmal sagen, da ist mir nochmal, sind wir jemals schon mal irgendwie als Museum Bagdad da irgendwie in der Führung durch die Gegend gelatscht bei irgendeiner Folge? Nee, ne? Glaube nicht. Da ist mir nämlich nochmal aufgefallen, wie gut ich es finde, wenn mir jemand was erzählt. Also auch jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Steffi halt irgendwie unglaublich gut erzählen kann und erklären kann. Aber ich habe das dann nochmal gemerkt, weil wir hinterher dann nochmal in diese reguläre Ausstellung gegangen sind, wo man dann wieder ganz klassisch irgendwie mit Texten, mit Bildern, mit Filmen und so weiter konfrontiert war, was natürlich auch so eine eigene Qualität hat, aber wo ich dann irgendwie merkte, dass ich da mit jemandem durchgegangen bin, der was von versteht und der mir das erzählt, da habe ich irgendwie mehr von mitgenommen. So. Gut, das mag auch vielleicht daran gelegen haben, dass wir in die Ausstellung gegangen sind, als ich vielleicht schon ein bisschen erschöpft auch war oder so. Das kann ja auch sein. Aber nee, ich finde das genauso und ich finde zwei Sachen so wichtig bei Gedenkstätten und bei jetzt die Führung bei der Gedenkstätte. Also Führung im Museum. Verstehe ich auch. Ich glaube, das ist auch ganz cool, aber ich glaube, bei einer Gedenkstätte braucht man es vielleicht noch mehr, weil das ist ja im Grunde immer irgendwas mit Geschichte zu tun, hat es was zu tun, also jede Gedenkstätte. Ja. Und wie er ja schon gesagt hat, ist eigentlich immer was Trauriges oder irgendwas Schlimmes passiert. Hm. Und wenn man da so auf eigene Faust durchgehen würde, dann würde man vielleicht diese ganzen geschichtlichen Zusammenhänge, die man vielleicht nicht kennt, die würde man gar nicht verstehen. Dann würde man vielleicht überwältigt werden oder was auch immer. Oder man würde das gar nicht richtig einordnen können. Und jemand, der einem das, man kann das nicht nur auffangen, dass man irgendwie damit nicht klarkommt. Weil ich bin da immer total stark emotional bei sowas. Und man kann es dann auch so in den geschichtlichen Zusammenhang setzen, also dass man das wieder für sich selber dann verstehen kann. Hm. Weißt du, also das ist schon, glaube ich, bei Gedenkstätten total wichtig. Total, ich finde aber, es ist auch interessant, wie der Rahmen des Ganzen sich aber eben zwischen Gedenkstätte und Museum unterscheidet, weil Museen, also wenn ich jetzt mal eine klassische Ausstellung mache, so, dann ist die ja erstmal so angelegt, dass sie schon verschiedene Zugangsebenen eben bietet. Jörg, du hast schon gesagt, Bilder, Texte, Audiostationen und so weiter und so fort. Und dann ist ja immer, gibt es ja trotzdem meistens noch irgendwelche Führungen, die man sich buchen kann, öffentliche Führungen, was auch immer, die dann quasi dann auf diese bestehende Vermittlungsstruktur nochmal aufgesetzt sind sozusagen. Aber dort, wo wir jetzt eben waren, in diesem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in diesen Räumlichkeiten, wo eben von Natur aus gar nichts gegeben ist, was einem einen Zugang bietet, weil das ja gar nicht dafür gedacht ist eigentlich, sondern es ist einfach der historische Ort. Ja. Der erschließt sich halt erst, wenn du jemanden hast, der dir das erklärt, sonst funktioniert es nicht. Sonst kann man, sonst ist das wie wenn ich auf eine Burg gehe. Ich kann auch, wenn ich eine Burg besuche, kann ich da rumlaufen und denke, ach, ist toll, ist ja eine Burg, ist aber schön. Ja. So. Aber in dem Moment würde einer erzählt, hier hat mit der gewohnt und guck mal hier, das ist dann gebaut worden. Dann wird es lebendig. Genau, so. Mm. Ja. Total. Genau, und deswegen, also perfekte Vermittlungsform auch für uns. Und ja, und dann sind und ich finde es auch als geschichtliche Vermittlungsform total wichtig. Also ich finde jetzt die Ausstellung, wir können ja auch nachher nochmal über die Ausstellung in Detail reden, aber ich finde die Ausstellung war auch gut gemacht, aber ich finde rein das, was als Vermittlungsform hätte es mir nicht ausgereicht. Oder auch, also im Deutschen Historischen Museum, wo ich ja auch gearbeitet habe, das ist als Vermittlungsform, ist das wie so ein Geschichtsbuch. Mhm. Aber mehr auch nicht. Mhm. Weil es erzählt. Der Ort an sich erzählt halt noch mal so viel mehr. Mhm. Natürlich nur über diesen kleinen Ausschnitt, aber es ist wie so ein Kleidungsstück. Wir sagen ja immer, Kleidungsstücke sind so interessante Objekte. Und im Grunde ist Hohenschönhausen ja auch ein Objekt. Ja. Und es ist wie so ein Kleidungsstück, das haben Menschen angehabt und da haben echt Menschen drin gelebt und gelitten, ja? Ja. Und das haucht es halt total. Aber bevor wir da losgelatscht sind, fällt mir jetzt gerade noch mal ein, hatten wir uns noch eine ganz andere Frage gestellt, ne? Weil das ja alles grau war. Also die Warum ganzen, grau? Die ganzen, also die. Ja, aber die, so grau war es ja dann nicht. Ja, ja, klar. Aber also, als wir draußen standen, irgendwie da, hatte man irgendwie die Wandfarbe, das große Tor, die Uniform und alles. Also es war alles irgendwie grau gestrichen und auch die hinterher der Ausstellungsbau. Die Verkleidung und so, das war alles irgendwie grau. Und da ist mir jetzt, fällt mir jetzt gerade nochmal ein, auch, also das sieht man ja irgendwie oft. Also in so Gedenkstätten, glaube ich. Also Gedenkstättengrau. Was? Das Gedenkstättengrau. Ja. Ja. Also ich wüsste mal gerne, wer die Doktorarbeit dazu geschrieben hat und das untersucht hat. Warum da immer grau gewählt wird. Also finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Finde ich eine komische. Ich weiß, ja. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich auch schwierig, was so Architektur und generell das Arbeiten in solchen Gedenkstätten angeht, weil du immer das Risiko hast, dass du irgendwas machst, wo irgendeiner sagt, oh, das ist dieser der Geschichte des Ortes nicht angemessen. Das darf man hier nicht machen. Das fängt ja schon an, wenn du künstlerische Interventionen planst oder Hohenschönhausen hat ja auch, wir haben ja so einen Tag der offenen Tür jedes Jahr, der sehr gut besucht ist, wo dann auch Konzerte halt stattfinden, was ja irgendwie ein fröhliches Ereignis ist. Aber du kannst halt nicht einfach nur irgendwie eine lustige, gute Laune-Band dann da spielen lassen, sondern dann spielt irgendwie Biermann oder sowas, ne, der auch irgendwie dann eine Beziehung zum Ort hat und so weiter. Ja. Das ist Da muss man schon, ich glaube, das ist echt ein schmaler Grat, den man da irgendwie immer hat. Auch was die Gestaltung halt angeht. Ja, ja. Aber ja, ich würde mich mal gerne mit einem Gedenkstättengestalterin oder Gestalter unterhalten. Aber die Wärter, die hatten, waren auch in grau angezogen. Ja, die Stasi-Uniform war auch in grau. Ja, Stasi-Grau. Ich weiß auch nicht, ja. Also vielleicht hat es diesen historischen, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wollen wir mal da ein bisschen eintauchen? Also da sind wir ja. Habt ihr erstmal eine Brezel geholt im Shop? Ja, wir hatten Hunger. Und dann, ich hab immer Hunger. Ich esse mal ein bisschen Schokolade. Das muntert mich vielleicht ein bisschen auf. Das ist so deprimierend, immer so Gedenkstätten. Und dann sind wir eigentlich schon als allererstes in einen der, finde ich, bedrückendsten Orte dieser Gedenkstätte gegangen, nämlich das sogenannte U-Boot. Das war so furchtbar. Übrigens, das war so furchtbar, habe ich, glaube ich, in den 2 Stunden, keine Ahnung, 200 Mal gesagt. Du hast das die ganze Zeit gesagt, ne? Ich habe das eigentlich nur gesagt. Das war wirklich so furchtbar. Ja, war das? Ich weiß. Aber das ist auch krass, ne? Das ist das Erste, was man eigentlich. Das ist das Erste, was man bei so einer Führung eigentlich gezeigt bekommt, ist natürlich. Das ist doch noch das Schlimmste. Ist die Frühphase des Ganzen. Ja? Genau. Und also quasi sowjetische Zeit. Ja. Und das ist halt, es ist im Endeffekt ein Kellergefängnis, ne? Und halt U-Boot, das haben wir auch schön didaktisch aufbereitet, sind wir da selbst drauf gekommen, dass es nämlich so genannt wird, weil es eben unten im Keller ist, es ist dunkel, es ist eng, stickig, mit vielen Leuten und so weiter. Keine Fenster. Genau. Und das ist natürlich alles, das gehört natürlich alles zur Idee des Ganzen. Das ist nicht einfach nur, ja, wir haben halt irgendwie so einen Keller umgewidmet oder was, sondern es ist schon so, auch angelegt, dass die Leute da möglichst unangenehmen Aufenthalt haben, um sie zu brechen. Genau, und da ist es irgendwie, du hast ja gerade schon erwähnt, also es ist so die erste Nutzung quasi durch die durch die Sowjets, durch die sowjetische, also SBZ. Ja, da waren dann, also da wurden dann vor allen Dingen, ja, also so quasi Nazis aus der zweiten, dritten Reihe, sag ich mal, irgendwie untergebracht, in Anführungszeichen. Ja, aber da wird auch erzählt, dass es auch manchmal ganz normale Leute getroffen hat. Ja, genau. Und das war auch so, das war auch einer der, also ich meine, was wir erzählt bekommen haben, war einfach so eine wirklich eine ganz schlimme Aneinanderreihung von krassesten Informationen eigentlich. Das war so. Und eine davon, also das ist auch immer so dieses Verquicken von menschlichem Leid sozusagen, also was Hochemotionalem mit so Bürokratismen. Mhm. Also das war ja da bei diesem U-Boot oder bei dieser ersten sowjetischen Zeit ja auch, da wurde ja gesagt, oder Steffi meinte ja, dass sie so einen Plan zu erfüllen hatten. Also sie mussten halt irgendwie so und so viele Häftlinge nachweisen, also so eine Zahl. So, und wenn die halt nicht, wenn da noch welche fehlten, dann wurden da anscheinend auch einfach Leute irgendwie wahllos von der Straße genommen, ne, ja, um sozusagen diesen Plan zu erfüllen. Auch diese ganze Vorstellung, dass Menschen anderen Menschen sowas antun können, egal was die gemacht haben. Also klar wünscht man vielleicht irgendwie sich Rache oder was auch immer, ja. Aber das hat ja nichts mit Gerechtigkeit zu tun, dass man Menschen irgendwie 8 bis 10 Menschen auf kleinstem Raum zusammenfärcht und da quält. Ja, wie sah das denn da aus? Also ich meine, das war ein Keller und man kennt das auch vielleicht aus Filmen und so weiter, diese langen Flure mit stählernen Türen, mit so Gucklöcher, mit so wie heißen die Dinger eigentlich? Wo man so durchgucken kann. Mit so Türspionen irgendwie dran. Und wenn man wenn man mal so an eine Zelle geguckt hat, dann waren die, weiß nicht, was war das denn? 5 Quadratmeter oder sowas? Ja. Mit irgendwie einer großen Pritsche oder so einem Holz. Eine Pritsche ist auch das falsche Wort, ne? Aber halt so eine Liegegelegenheit, wo dann, jedenfalls in dieser einen Zelle war das so, wo dann eigentlich, 4 Leute irgendwie drin Platz haben sollten, aber die manchmal auch irgendwie mit 6, 8, 10 12 zu Hochzeiten, glaube ich, hieß es ja. Irgendwie belegt war, ne? Und einfach, also kein Fenster, sondern die einzigen Einrichtungsgegenstände halt diese Pritsche und ein Eimer, der wahrscheinlich für die Notdurft am Start war, und das war's, ne? Und immerwährendes elektrisches Licht haben wir gelernt. Also es war immer an. Um die Leute mürbe zu machen. Um, genau, irgendwie sozusagen den Sinn für Tag und Nacht irgendwie zu verwirren. Und dann darf man sich nicht hinlegen als Anweisung. Dann darf man sich tagsüber nicht hinlegen, sondern muss in der Zelle stehen, zu 12 auf 5 Quadratmetern. Ja. Im schlimmsten Fall, ja. Und also das nur, also man geht da durch und erfährt halt nur so Sachen und denkt man, nee, das ist schon assi, das ist schon schlimm. Und dann kommt immer noch so eins obendrauf irgendwie. Da und kommt einer vorbei und guckt rein, dass das auch die Regeln eingehalten werden. Dann hörst du irgendwie natürlich da unten irgendwie einen Haufen Männer da drin, die da irgendwie am Rumschwitzen sind. Die Feuchtigkeit setzt sich ab, die Klamotten fangen an zu schimmeln, die Leute werden krank und lauter so Zeug. Die werden auch nur nachts verhört. Auf Russisch. Mhm. Sollen Zettel unterschreiben mit Geständnissen, die sie nicht verstehen, weil sie es nicht lesen können. Ja. Also, ich will jetzt immer nicht sagen, also, eine furchtbare Zeit einfach auch. Vielleicht sind Leute in dieses Gefängnis gekommen, weil sie auch furchtbare Dinge gemacht haben. Aber trotzdem ist das nicht, also ich finde, es ist einfach nicht, es geht einfach nicht. Ja. Ja. Und das ist ja eben das Interessante an Hohenschönhausen, finde ich, dass, also so kam es halt rüber, dass die allermeisten Gefangenen waren ja da aus politischen Gründen. Und wo du echt denkst so, Ja, aber die haben ja, also waren das jetzt Verbrecher? Also haben, gab es vielleicht irgendeinen Grund, warum die nicht frei herumlaufen sollten? Und ja, aber da ist halt vor allem dann nachher dann bei der DDR die Frage, ob das wirklich so gerechtfertigt war, dass da so viele. Da kommen wir gleich zu, vielleicht noch, also diese Frühgeschichte spielt sich eben vor allem dann in diesem U-Boot ab, über das wir gerade gesprochen haben. Und ich meine, das sind auch so prominente Leute irgendwie hier, Heinrich George, glaube ich, war der Vater von Götz George am Start, der halt einfach irgendwie so eine Nähe zum NS-Regime anscheinend irgendwie hatte, weil er bei so Filmen wie Jud Süß eben mitgespielt hat. Aber wir haben eben auch erfahren, Jörg, du hast es ja vorhin schon gesagt, die hatten einfach so Quoten, die auch zu erfüllen waren. Quoten, und, ja. Das war und das einfach Wort. Leute, die, also man ist halt auch einfach mal abgegriffen worden und dahin gebracht. Und dadurch, dass das auch zu der Zeit, das ist ja nichts für Langzeitunterbringung gewesen, sondern es ist Untersuchungshaftanstalt im Endeffekt, ja. Mhm. Das heißt, die haben dich halt da reingesteckt, um zu gucken, ob du Dreck am Stecken hast im Zweifelsfall oder sie dir halt irgendwas nachweisen können. Ja. Das heißt, du bist halt im Zweifelsfall da auch einfach mal drin gelandet. Also natürlich kannst du vielleicht auch irgendwann wieder rauskommen. So. Ja, aber dadurch, das war dass ja du, schon ja. dann, dass die, also das, was dann, im, die Ausstellung hat ja dann danach so ein paar Biografien dann auch aufgegriffen und also Heinrich George zum Beispiel und so, und die sind ja im Arbeitslager gelandet. Ja. Dann. Aber also das, die ja. sind ja dann nach Russland den Arbeitslager gelandet, oder? Ja. Aber ich finde es halt einfach so krass zu sehen, dass die dich da einfach reinstecken konnten unter dem Verdacht, es könnte was sein. Es ist nicht wie, wir haben hier Beweise gefunden und der Staatsanwalt kommt und sagt, holen Sie den mal bitte ab. Der steht unter dem dringenden Tatverdacht, sondern die nehmen dich halt mit und überlegen sich dann quasi, ob du was gemacht haben könntest. Das ist also das Gefühl und das ist halt, das ist ja auch so, das macht ja in der Gesellschaft auch was. Wenn du weißt, jederzeit hält er, kann neben dem Auto halten und die packen. Ja, und es ist halt auch von Anfang an, auch schon zu der sowjetischen Besetzungszeit, war es so, dass du deine Meinung nicht frei äußern konntest. Dieser eine junge 17-jährige Schmidtchen, der einfach protestiert hat über diese Zwangsvereinigung, ne, von KPD und SPD. SPD, genau. Der hat einfach Plakate, also er wurde beim Plakate aushängen irgendwie aufgefangen. Mhm. Also sowas zum Beispiel, wo du denkst so, ja, und das ist auch was sich dann in der DDR weitergeführt hat, dass du einfach nicht, du kannst nicht sagen, das finde ich scheiße oder das finde ich blöd. Mhm. Das gibt es heutzutage immer noch in ganz vielen Ländern. Lass uns vielleicht ein bisschen den Rundgang weitermachen, weil dieses U-Boot, so schaurig ist auch, es ist ja eigentlich wirklich nur der Einstieg in das Ganze. Wir standen dann noch draußen erstmal auf dem Hof und haben uns den Neubau, heißt das auch, da noch angeschaut, von außen erstmal. Ja. Und das fand ich auch schon faszinierend, weil wir da irgendwie gelernt haben, man erkennt von außen, welche Räume drinne sind, sprich Verhörzellen und also Zellen und Verhörräume. Und das Verhältnis davon zwischen Verhör und Zelle, und das finde ich halt sehr eindrücklich, ist wirklich mehr oder weniger 1:1 gewesen. Das heißt, jeder Gefangene hatte eigentlich so seinen Verhörraum da drin. Und seinen Mitarbeiter, genau. Der ihnen dann, also wirklich von den Mitarbeitern auch nur Männer, meinte Steffi, wurden die 1:1 betreut. Ja. Ja, ob das auch gleichzeitig so viele Verhörer, wie, ja. Hatte ich dir doch gesagt. Ja. Also interessant war auch, also die. Aber die sind ja vielleicht nicht alle zur gleichen Zeit verhört worden. Nee, aber wann ist der Neubau gebaut worden, weißt du das ungefähr? In den 50ern dann, ne? Ja, also wir gehen jetzt quasi sozusagen, genau, wir gehen jetzt schon in die DDR-Zeit. Genau. Das ist dann wo das von der Stasi sozusagen das übernommen wurde. Ja. Angelernt sozusagen von den Sowjets noch, die haben denen gezeigt, wie das funktioniert und dann haben die das übernommen. Genau. Und dann war halt deren, und das finde ich halt auch so krass, deren Anspruch war dann halt nicht mehr diese körperliche Folter, sondern das auf psychologische Art zu machen, also komplette Isolation, also es sind eigentlich alles Einzelzellen. Mhm. Deswegen kann man halt sagen, das sind so 114 Zellen ungefähr, also waren es wahrscheinlich 114 Inhaftierte, auch wieder Untersuchungshaft. Das ist nicht auch so absurd, so, ja, wir brauchen mehr Zellen, weil wir haben so viele Delinquenten und so, wo du denkst so, ja, fällt euch da was auf? Also ist es irgendwie nicht schlimm, dass hier so viele Leute inhaftiert werden? So viele Leute wollen aus der DDR raus. Genau. Das ist hier irgendwie doof. Ja, unsere schlauste Antwort darauf ist hier, wir brauchen wir halt mehr Zeit. Aber ich finde auch den Einstieg dann in den Neubau, den wir gemacht haben, ich finde das ganz interessant, weil du gehst den Weg eines Gefangenen ab und du kommst halt an, dann steht einer von diesen Barkas, das ist so ein, die nutzen ihn als Gefangenentransporter, wie wir gelernt LKW. Haben. Genau, ist so eine Art, so ein LKW, so Kleinst-LKW. Kleinlaster. Kleinlaster, der halt auch von allen möglichen anderen Leuten genutzt worden ist, egal. Der Bäcker ist auch mit sowas rumgefahren. So. Ja. Und das heißt, es fiel auch nicht so auf. Nur so fünf kleine Luftschlitze oben auf dem Dach haben dann gezeigt, so, aha, das sind wahrscheinlich die fünf Zellen drin. Die fünf Zellen in so einem, in so einem Van waren. Stimmt, da haben wir uns wirklich gewundert. Und man kann da so ein bisschen reingucken in diesen, auf diese Pritsche dann sozusagen, diesen Kasten hinten, wo dann diese fünf Zellen drin sind, aber wirklich so miniaturmäßig. Ne? Also ich habe mir echt gedacht, keine Ahnung, wenn du nur mal ein bisschen größer als 1,80 bist, dann hast du da wirklich Schwierigkeiten, drin zu sitzen. Als 1,60 zu sitzen. Das war ja eher so, kommst du ja noch prima klar. Ja, ja, eben. Ja, ja, aber. Aber wir haben das natürlich eiskalt kombiniert, dass die Leute früher viel kleiner waren, natürlich. Die waren da viel kleiner. Ja. Nicht lustig. Aber ich finde das halt auch wieder so krass, weil man da auch wieder sieht, wie durchdacht das ist. Das zieht sich ja durch das ganze Haus, durch das ganze Gefängnis durch, aber auch selbst dieses Fahrzeug, wo ich denke, das hat auch einer konstruiert. Da sitzt irgendwo einer in so einer Firma und kriegt den Auftrag, er soll jetzt so mal ein Fahrzeug bauen, damit er möglichst effektiv fünf Leute abholen und durch die Gegend fahren kann. Und ohne dass jemand mitkriegt. Und der ist doch hier, toll, super. Getarnt, ja. Und dann sind wir da ein Treppchen hoch und dann wurde erstmal ein ganz anderer Sinn angesprochen, ne? Oh ja. Als wir in den Neubau gegangen sind. Der Geruch ist so krass da drin. Ja. Es ist auch, ich weiß auch gar nicht, wo ich das schon mal gerochen habe. Durch die Maske konnte man das quasi. Meine schlimmsten Träume. Nee, wirklich so krass. Es ist, entweder ist es irgendein Putzmittel oder es ist der Kleber von der Tapete. Ich weiß es nicht. Also es ist ein so durchdringender Geruch, so nach ein bisschen chemisches. Ja. Man hat halt direkt irgendwas Altes auch. Es riecht auf jeden Fall irgendwie ungesund halt. Und man hat das Gefühl, selbst dieser Geruch, der da irgendwie noch drin hängt, selbst der ist schon Teil der Folter, die da drin steckt, finde ich. Ja, und die Tapeten und die der Fußboden. Ja, Fußboden in dem Muster. Gute Laune. Ja. Das war das war so ein Linoleumboden, ne, mit so einem komischen 70er-Jahre-Muster irgendwie drauf. Und das Modell hieß Gute Laune. Ja? Ja. Ah ja, okay. Zu viel Zeit, deswegen kommen wir ja immer auf diese Gute Laune. Ach so, okay. Also ihr müsst euch vorstellen, sowas ziemlich, so wie Kacheln, so gelbbraune Kacheln auf auf Plastik. Und das fand ich selber so, das fand ich irgendwie echt strange, weil im Grunde genommen sind wir da auch wieder so architektonisch quasi gesehen in so lange Trakte hineingegangen, wo auch irgendwie dann die Zellen rechts und links waren, eben halt auch mit diesen Türen und so weiter. Aber dann gibt es halt trotzdem diese Tapeten und es gibt trotzdem diesen Linoleumboden, der mich eher irgendwie an die Küche von meiner Oma erinnert. Und diese Kombination, das war so total strange. Und dann dieser Geruch dabei. Vor allem, die haben sich ja bei allem was gedacht. Was haben sie sich dabei gedacht? Ja. Aber tatsächlich, alles, was du da drin siehst, bei jedem Ding kannst du ja denken, oh, was haben sie sich dabei gedacht? Also in den Zellen zum Beispiel auch, da sind keine normalen Fenster drin, sondern so Glasbausteine drin, die das Licht so ein bisschen brechen, sodass du da nicht. Du kannst gar nicht richtig durchgucken. Kannst nicht durchgucken, so. Nee. Das heißt, du weißt auch nicht, wo du bist. Ja. Du sollst halt nicht wissen, wo du bist. Das ist so krass. Deswegen sind sie mit dir in diesem Barkass auch so kilometerweit rumgefahren. Du wusstest halt echt nicht, wo bringen sie dich hin. Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, also was. Vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied der, ich nenne es jetzt mal Handhabung, der Folter sozusagen der Insassen anbelangt, was jetzt die sowjetische Zeit und was die DDR-Zeit anbelangt, ist, dass es in der DDR vor allen Dingen so auf die Isolation der Menschen da angelegt wurde, ne? Also dass dass die Leute halt vor allen Dingen eben halt allein in einer Zelle irgendwie waren. Es gab wohl auch Ausnahmen, aber wie gesagt, nur Ausnahmen. Und Ich fand das so eindrücklich, als wir da durch die Gänge gegangen sind, da gab es nämlich so eine Ampel. Dieses Ampelsystem. Und da, das war halt irgendwie dafür gedacht, an so einer Wegkreuzung konnte man halt so ein Ampelsignal rot-grün schalten. Und das war halt dazu gedacht, dass wenn jemand, wenn ein Häftling irgendwo anders hingeführt wurde und dann aber auch noch andere sozusagen ihm da begegnen, dann konnte man halt irgendwie sagen, also es ist rot, bleibt mal hier stehen, jetzt müsst ihr euch sozusagen an zur Wand hinrichten, so habe ich das verstanden, ne? Damit ihr den Häftling, der jetzt gerade vorbeigeführt wird, nicht angucken könnt. Also dass halt auch, man begegnet sich zwar auf dem Flur, aber Blickkontakt wird halt irgendwie vermieden, um die Isolation so groß wie möglich zu halten. Und dazu brauchte man halt so ein Warnsignalsystem in den Fluren, damit man sozusagen diese Isolation so groß wie möglich halten konnte. Oder man wollte halt, dass die Familienangehörige oder Freunde sowas sehen. Genau, das fand ich auch so interessant. Und wenn so Blickkontakt am Start war, dann war es immer so eine Strategie. Absicht, ja. Also das. Ich finde das so krass, weil, also ich meine, das ist super planvoll und alles irgendwie durchdacht. Total durchgeplant, ja. So, und ich kann auf einer ganz merkwürdigen Ebene kann ich nachvollziehen, wenn du derjenige bist, der sich das ausdenkt, das Zeug, ne? Dafür abgesehen, dass das halt super menschenverachtend ist und alles, dass man da fast schon wahrscheinlich einen Stolz rauszieht, wenn man so sämtliche Lücken in diesem System geschlossen hat, wo man denkt so, boah, ich habe das die perfekte Anstalt da gebaut, wo mit dem perfekten Ampelsystem und sonst was, dass da keiner einen sieht und wenn dann doch, weißt du so, also so auf so eine ganz verrückte Art und Weise kann ich nachvollziehen, dass da so Leute auch sich richtig geil gefunden haben, dass sie da sowas hinkriegen. Ja, also ich musste da auch, ich glaube, da hatten wir in unserem Besuch in der Blindenwerkstatt Otto Weidt auch mal irgendwie kurz drüber gesprochen, wieder irgendwie an diese Schwa-Filme von Claude Lanzmann denken, weil der nämlich auch dann Täter aus dem KZ interviewt. Mm. Ne? Und die haben halt auch so das, was du jetzt gerade meintest, in diesem Interview, also schon allein verrückt schon, dass der das irgendwie hinbekommen hat, die Leute da zu interviewen, die so viele Leute heimlich in den Tod geschickt haben. Aber hat auch heimlich gemacht. Ja, genau, so von, genau. Und da ist halt genau so dieser Impetus, nämlich dass eigentlich irgendwie mehr auf sozusagen die, wie soll man sagen, auf die organisatorische Fähigkeit und so abgehoben wird, so im Sinne von, ja, und dann haben wir so und so viele da durchgeschleust und das und das und das und das hat so und so funktioniert. Also so rein, ja, funktionalistisch irgendwie erklärt wurde und überhaupt nicht auf einer moralischen Ebene natürlich. Ja, das ist ja auch so interessant, da sind wir jetzt noch gar nicht, ne, in unserem Rundgang, aber bei dem Ausstellungsteil, da kommt man nämlich auch in den Trakt, wo das Büro vom Direktor und so vom Gefängnis ist. Und da ist auch ein ganz kurzer Interviewausschnitt mit dem ehemaligen Direktor von dem Hohenschönhausen-Gefängnis. Ja. Und was so untertitelt ist mit Ohne Reue. Und wenn man ihm so zuhört, denkt man so, ja, du hast es halt komplett durchdrungen, ne? Du hast es halt von klein auf, warst du halt in dieser Welt und natürlich verstehst du nicht, dass das nicht geht. Für dich sind das Feinde, ganz größte Feinde, auch wenn es ganz normale Menschen sind, die einfach nur mit der DDR nicht klarkamen, ja. Und da waren nämlich dann auch, das fand ich eigentlich eine gute Ergänzung dann zu unserem Rundgang, so eine Vitrine mit Alltag bei den Stasi-Mitarbeitern. Und die hatten ihre eigenen Sportvereine, die hatten ihre eigenen, also die Kinder waren in Schulen sogar unter sich, das haben sie wahrscheinlich auch irgendwie gut organisiert, und in Hobbygruppen, was auch immer alles. Das heißt, die haben auch nur ihre Bubble gehabt und haben nichts anderes gehört. Und natürlich sind die dann aus allen Wolken gefallen. Wieder ist jemand, keine Ahnung, hat was Schreckliches gegen unseren tollen Staat gesagt. Natürlich ist es gerechtfertigt, dass der jetzt da sitzt. Also die konnten gar nicht so moralisch das durchleuchten, weil sie gar nicht so einen Horizont hatten, um das zu hinterfragen. Aber ich gehe jetzt mal den Schritt nochmal weiter. ich finde das tatsächlich eine ganz interessante Sache. Wie gesagt, man läuft ja eigentlich da durch und sieht die ganze Zeit vor allem die Opfer, oder man stellt sich die Opfer vor, so in den Zellen, wie das war und so weiter. Und dann kriegen sie es aber eben hin, dadurch, dass man, wenn man die Ausstellung dann auch noch besucht, was wir eben auch gemacht haben, eben nochmal einen Blick auf dieses, auf den Hintergrund, auf die Verwaltungsräumlichkeiten bekommt, wo man dann eben sich wirklich fragt, was sind das aber eigentlich für Leute, die hier drin arbeiten? Also wie haben die gedacht? Und das, finde ich, ist ja auch Teil des Systems natürlich. Natürlich ist wichtig, dass die Opfer im Zentrum stehen, aber gleichzeitig sollte man sich ja immer fragen, wie kommt man denn dahin, dass da Leute arbeiten und jeden Tag so wie heute die Besucher dort jeden Tag so reingehen und sich an den Schreibtisch setzen und die Akten ausfüllen und so weiter. Und das finde ich schon, krass. Und ich, bei diesem Video eben mit diesem einen, der sich das nicht eingestehen kann, dass das nicht in Ordnung war, denkt man sich aber auch so, ja, ich glaube. Der sogar schimpft genau. Über die ihn da irgendwie das sagen. Nein, das alles falsch und so weiter. Ja, genau. Wo man denkt, also zumindest denke ich mir das immer, wenn er sich das eingestehen würde, was er da gemacht hat, dann müsste er sich wahrscheinlich die Kugel geben. Weil in dem Moment, wo du checkst, dass das nicht okay war, was da passiert ist, und sich dann überlegt, über wie viele Jahre sich das ja auch hingezogen hat, wüsste ich nicht, wie man damit so. Ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie verharmlosen. Nein, überhaupt nicht. Aber ich will einfach, man kann nicht verstehen, warum Menschen das anderen Menschen antun. Also auch dieses, ich fand das ja auch so absurd, diese Vorstellung von, wir wollen von diesem unhumanen U-Boot da weg, ne? Wir machen jetzt ein modernes Gefängnis. Modernes Gefängnis, yeah. Da geht's denen gut und so. Und wenn das jetzt wirklich Schwerverbrecher wären, wie gesagt, genau wie bei der sowjetischen Besatzungszone, die gefährlich für die Allgemeinheit wären, ja, dann würde ich sogar verstehen, gut, die haben da ein Bett und Auslauf ist zu viel gesagt, ja, also die sind in so einem ganz kleinen, weiß nicht, wie viel Quadratmeter, ich kann das schwer einschätzen, ganz kleinen Tigerkäfig wurde das genannt, also so ganz hohe, 4 Meter oder 5 Meter hohe Mauern. Auslaufzellen, ne? Auslaufzellen, da eine halbe Stunde am Tag rumgeschickt. Haben wir auch gesehen. Durften wir auch rein, genau. Aber dann sind die so stolz auf dieses humane Gefängnis, ja, wo die aber eben Leute ohne Grund, also ohne für mich erkennbaren Grund, überhaupt nur inhaftiert haben, weißt du? Ja. Das macht es so inhuman, genauso inhuman. Also ich meine, als ich in diesen, wie hießen die Dinger nochmal? Auslauf? Nee, frei. Freigang. Freigang. Freigang, nicht Auslauf. Freigang. Freigangzellen, ja. Freigangzellen, also. Freigang? Ja. Okay. Freigang. Genau, da sind wir, vielleicht können wir da mal kurz nochmal bleiben bei diesem Raum. Oder, ja, Raum war es ja nicht, aber Hof, sag ich mal, Mini-Hof. Also da sind wir irgendwie rein und dann wurde uns gezeigt, so, jetzt guck mal kurz auf den Boden. Und Moment, wir sind da rein und das war dann irgendwie, sagen wir mal, 10 Quadratmeter groß oder sagen wir mal 20 Quadratmeter, 15, irgendwie so um den Dreh. Und dann guckt man auf den Boden und dann sah man irgendwie auf den Boden und irgendwie in der Mitte dieses Hofs sah man, okay, da ist eigentlich nochmal eine Mauer verlaufen. Ne? Also das bedeutete, eigentlich waren das 2 Freiganghöfe. Man konnte sich einfach nur also einmal kurz sich selbst drehen. Genau, also da war's, genau, einmal, also wirklich sehr mini kleine Höfe ist ein Euphemismus da. Ja, ne? Das ist Zellen, wo das Dach fehlt. Wo das Dach fehlt. Und man kann wirklich, wenn man nach oben guckt, dann nicht mehr sehen als der Posten, der oben steht, ne? Und auf dich runterguckt und halt irgendwie den Himmel. Und sonst sieht man nichts. Ne? Vielleicht noch irgendwie ein Stacheldraht, der da irgendwie angespannt ist. Und was ich mir irgendwie noch so dachte, wenn das so als humanes oder so als Belohnungssystem oder so, ne, irgendwie genutzt wurde, so von wegen, du darfst jetzt auch mal irgendwie nach draußen. Ich habe mir so gedacht, ja, aber eigentlich, also bei mir hätte es wahrscheinlich irgendwie das vielleicht auch das Gegenteil irgendwie bewirkt, weil ich damit einfach, glaube ich, ich habe mir so vorgestellt, okay, wenn du dann eine halbe Stunde da draußen wärst, dann hast du dann da irgendwie, weiß ich, das Paradies gesehen, weil du vorher die ganze Zeit isoliert warst und dann willst du davon wieder mehr haben, ja, eigentlich, ne? Und das stelle ich mir super schmerzhaft vor, irgendwie. Aber was ich interessant fand an diesen Freigangzellen, wie auch immer sie hießen, das ist mir irgendwie aufgefallen. Man fragt sich ja ganz, also man kann sich ja fragen, warum muss ich denn zu so einem Ort wie so einer Gedenkstätte gehen, ja, um was zu erleben. Und ich meine, wir haben das jetzt gerade vor allem beim U-Boot, aber auch bei den anderen Sachen. Alleine, dass ich mit meiner Körperlichkeit, also dass ich selbst an diesem Ort bin, du hast die Sachen, die du siehst, du hast die Gerüche, über die haben wir gesprochen, das macht schon was mit einem. Mir ist es in dieser Freigangzelle mich aufgefallen, weil Steffi hat so erzählt und dann habe ich aber so Jörg angeschaut und ich habe gesehen, wie Jörg quasi dieses Quadrat in dieser Freigangzelle so abgeschritten ist. Mhm. So. Und dann dachte ich so, ja, weil das machst du halt, wenn du da vor Ort bist. Du fragst dich, oh Gott, wie wäre das für mich? Kann ich das auch machen? Wie fühlt sich das an, wenn ich hier drin jetzt mal nur diesen Platz habe? Wie bewege ich? Was mache ich? Und diese körperliche Erfahrung tatsächlich, das kannst du halt nur machen, wenn du hingehst. Das funktioniert nicht, wenn du es im Geschichtsbuch liest. Ja, ich finde es noch, wir haben noch gar nicht darüber geredet, glaube ich. Oder ich habe es jetzt voll vergessen, dass wir das schon besprochen haben. Ich finde es so ein bisschen, gerade in Hohenschönhausen, so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil wir wurden jetzt von Steffi rumgeführt und viele sind auch Historikerinnen, die da führen, aber ein ganz großer Teil sind Zeitzeugen, die da führen. Und das kann gut sein, also Leute, die wirklich da eingesessen haben. Aber wenn ich mir so eine Schulklasse vorstelle, kann das auch, also ich finde es ja jetzt schon total krass, ne? Ich wäre, glaube ich, als 16-Jährige, ich hätte zu viel gekriegt. Ich hätte gar nicht die seelische und geistige Stärke gehabt, das auszuhalten. Mhm. Und das finde ich dann, kann auch, also ich bin zum Beispiel auch nie, und das werde ich auch nie in meinem Leben, weil ich weiß, dass mich das zu sehr überwältigen wird, werde ich nie in meinem Leben ins Konzentrationslager gehen. Das sage ich jetzt schon, weil ich weiß, dass ich das nicht ertragen werde. Mhm. Und ich fand es da jetzt schon total krass. Ja. Und ich meine, über das Überwältigungsverbot haben wir ja auch schon mal gesprochen, ne? Das auf der einen Seite natürlich, das kann man auch so Guides und so weiter mitgeben und in ungefähr. Sag doch nochmal kurz, was es bedeutet für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Genau, im Endeffekt geht es darum, dass man eben genau das versucht zu vermeiden, was Martha gerade beschrieben hat, den Leuten quasi absichtlich so eine emotionale Überdosis zu verpassen, sodass sie da rausgehen und sagen, oh Gott, das war alles so schlimm, nie mehr, ich will nicht, sondern eben eher reflektiert an das Rangehen, auch verschiedene Perspektiven aufzeigen, so wie man eben moderne Pädagogik eben angehen würde. Naja, ich kam jetzt drauf, weil du gesagt hast, wie fühle ich mich da? Ja, genau. So, aber das ist auch wichtig, dass man ja eigentlich jemanden hat, der einen da so ein bisschen auffängt auch und es in den Rahmen setzt. Deswegen, was du gerade meintest, Martha, ist es halt, finde ich, auch wichtig, da auch nicht nur zu sagen, ach, okay, du bist hier mal eingesessen, deswegen darfst du hier eine Führung machen und fertig, sondern auch die auszubilden, vorzubilden, denen was mitzugeben oder in so einem Tandemverfahren jemanden mitzugeben, der pädagogische Fähigkeiten hat. Weil natürlich sind diese Zeitzeugengespräche, das ist nicht zu ersetzen und es werden ja auch immer weniger, die sowas leisten können. Aber das ist alleine ist halt nur, ich sag mal, nur weil man eingesessen hat, ist halt keine Qualifikation. Das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesagt. Also ich meine, die Gedenkstätte, das ist ja eine Stiftung irgendwie vom Bund und vom Land. Ja. Und natürlich arbeiten da, ich sag mal, Gedenkstättenexpertinnen und Experten, aber eben halt auch diejenigen Zeitzeugen. Also die sind da auch mit von der Partie. Und das sind ja vor allen Dingen irgendwie viele, die dort eben halt auch inhaftiert gewesen sind, ne? Und Steffi, das können wir ja ruhig sagen, sonst das können wir auch erklären, warum es hier so quietscht. Und das hört hinterher eh keiner mehr. Das wird alles weggeschnitten. Ja, jetzt hat er. Hallo. Schön, dass du da bist. Na, genau. Und da hatten wir am Ende auch noch so drüber gesprochen. Also auf der einen Seite irgendwie voll die mega wichtige, die mega wichtigen Leute, ne? Also dass man überhaupt die Möglichkeit hat, mit Leuten zu sprechen, die das Ganze von innen gesehen haben und da irgendwie so einen Erfahrungsschatz und Erfahrungshorizont irgendwie haben. Auf der anderen Seite aber eben halt auch, was du hast es gerade so als Tandem beschrieben, ne? Also so die Frage, wie Also lässt man sozusagen Zeitzeugen alleine mit den Besucherinnen und Besuchern oder macht das irgendwie mit denen zusammen? So, ne? Ja, ja, ich finde vor allem halt, das ist auch ein Problem, Zeitzeugen, die werden, also die werden natürlich älter, das heißt, ich sage mal, sie sterben auch aus. Hm. Gleichzeitig macht natürlich auch das Alter und das ständige Wiederholen, ich meine, die machen da irgendwie 3 Führungen am Tag, jeden Tag in der Woche, über mehrere Jahre hinweg. Wir wissen alle, wie sich die Geschichten, die wir erzählen, auch mit dem verändern, was wir erzählen, ja. Und gleichzeitig wirst du natürlich auch älter, was ja vielleicht fürs Hirn auch nicht immer so zuträglich ist. Das heißt, irgendwann, also im Zweifelsfall läufst du in so ein radikales Erzählen dann irgendwie rein, was eigentlich nichts damit dem zu tun hat, was passiert ist. Also, was weiß ich, dass du halt, was weiß ich, was erzählt, was dir passiert ist während deiner Haft. Und eigentlich musst du sagen, nee, so war es nicht. Die Akten sagen eigentlich was anderes. Ja. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass so, sowas auch durch so eine wissenschaftliche Komponente irgendwie eingepflegt wird. Ja. So. Und das ist aber auch eine Aufgabe von Gedenkstätten. Das ist ja nicht nur so, dass die da irgendwie den Putz an der Wand halten und hier und da dafür sorgen, dass deine Schulklasse durchläuft, sondern die forschen natürlich auch, ja. Ja. Nee, also ich finde es eine sehr wichtige Institution und ich finde es toll, dass es Berlin ist ja so eine geschichtsträchtige Stadt und dass es solche Orte gibt und die gepflegt werden. Aber wie gesagt, also ich finde es gerade für junge Leute, die vielleicht auch noch nicht so viel Vorwissen haben und ich habe das ja alle schon so oft gehört. Das ist ja das Absurde. Ich habe das alle schon so oft gehört. Naja, wie Menschen in Gefängnissen so gefoltert werden, ja. Und sowas. Kennt man ja aus, keine Ahnung, von James Bond, ja. Guantanamo. Ja, okay, das habe ich noch nicht so das meine ich jetzt nicht. Also von Spielfilmen oder was auch immer oder Geschichten. Aber man kennt es auch aus Dokumentationen oder aus dem Geschichtsunterricht oder was auch immer. Natürlich hat man das schon so oft gehört und wenn man dann da ist oder ich war jetzt da und ich war trotzdem total fertig, als ich mir das halt so vorgestellt habe und ja, ich glaube so Menschen wie mir ist das zu viel. Also ich glaube, ich brauche einfach die Ausstellung und dann reicht mir das schon oft, weil ich dann schon so viel im Kopf habe. Mhm. Und klar, dieses moderne Gefängnis und sowas, das hatte das jetzt nicht so krass, aber wie das U-Boot, aber das war schon, das ist trotzdem ähnlich bedrückend natürlich. Ich finde das halt interessant, dass das einem, also so viel mit einem macht, einfach der Ort sozusagen. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Argumentation zum Beispiel auch dieses, ja, wir schicken jetzt jeden Schüler mal ins KZ, da gucken die alle mal und dann ist das Problem ja abgehakt. Ja, das so, wollte ich. Das greift halt auch massiv zu kurz. Entschuldigung, ich muss jetzt mal gerade die Schokolade nochmal abbrechen. Ja. auf der anderen Seite kann ich das schon verstehen. Also wenn ich jetzt hier rausgehe so und ich meine, dadurch, dass ich meine Frau natürlich auch hier und da schon besucht habe, so habe ich das schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde es immer wieder einfach eindrücklich, diesen Ort zu besuchen. Ich finde, das macht halt einfach was mit einem. So. Ich meine, ist auch ganz lustig jetzt, ne? Wir sind ja eigentlich der Museumspodcast. Wir haben ja schon gesagt, dass wir sprechen über Gedenkstätten. Da gelten ein bisschen andere Regeln. Gleichzeitig gibt es aber da in diesem zentralen Bau noch eine verhältnismäßig große Ausstellung, die wir hier so ein bisschen angedeutet haben, die eigentlich auch das, was wir jetzt gerade erzählt haben, so ein bisschen in den Rahmen setzt. Mhm. Also eben nochmal durch Text und Bild, aber auch viele Objekte, also Kleidung, irgendwelche irgendwo ganz von der Frühzeit waren so Schlagstöcke irgendwie mit dabei also das alles mögliche, die ganzen Unterlagen, Akten, aber was ich sehr, sehr schön fand, waren vor allem diese, die nennen das so Artefakte der Selbstbehauptung sozusagen der Leute, wo sie sich irgendwie aus irgendwo Papier geklaut haben und dann eher Spielkarten gebastelt haben draus oder irgendwer ein Bild gemalt oder irgendwie sich über die Wärter lustig gemacht, irgendwo auf irgendeinem Zettel steht Edge drauf und den dann irgendwo in eine Ritze gesteckt in der Hoffnung, dass das einer von den Wärtern findet und sich dann aufregt. So. Und das sind so die Kleinigkeiten, die dann auch wieder zeigen so, nee, das Gefängnis ist natürlich schlimm, aber es ist auch der Widerstand, der da drin ist, irgendwie, der zeigt auch so eine sehr menschliche Komponente bei dem Ganzen. Ja, das fand ich auch nochmal irgendwie so ein ganz guten kleines, es ist ja nur ein kleines Mosaiksteinchen in diesem ganzen, sagen wir mal, großen, in diesem ganzen großen Mosaik des Unrechts, nenne ich das mal. Das ist, oh, da würde ich direkt ein Buch schreiben. Ja. Yeah. Mosaik des Unrechts. Ja. Yeah. Also jedenfalls meine ich mich daran zu erinnern, dass also diese Sachen relativ selten vorgekommen sind. Aber trotzdem, also es scheint dann irgendwie so ein bisschen was auf, und es ist wieder auch nochmal wieder so ein, da war dann auch so eine Nachricht irgendwie so an einen der Wärter irgendwie so draufgeschrieben, so hier, das macht alles keinen Sinn, was du hier machst mit der Untersuchung meiner Zelle, oder irgendwie sowas stand da irgendwie so drauf. Und also das war wirklich irgendwie so eine, das war so eine Verschnaufpause auch für mich irgendwie in dieser Ausstellung, weil man halt irgendwie die ganze Zeit mit so vielen fiesen Dingen einfach konfrontiert ist, ne? Oder eine Sache ist mir auch noch in Erinnerung in der Ausstellung, auch wieder auditiv, hat mir auch wieder jemand erzählt, nämlich diese Sache mit dem, dass er in diesem Freiganghof, Höfchen, in diesem Dings, da so eine Spinne gefunden hat. Mhm. Und dann die Spinne mitgenommen hat in seine Zelle, weil der in der Zelle einfach nichts anderes war, mit dem er sich beschäftigen konnte, und dann einfach mit der Spinne irgendwie sich beschäftigt hat. Ne? Also das sind, weiß ich nicht, das waren dann so kleine Geschichtchen, die in der Ausstellung mir dann nochmal, das waren so Boni irgendwie zu der Führung, die wir vorher dann hatten. Also ich finde die Ausstellung eigentlich ganz entscheidend, weil ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, wie in der Reihenfolge, wie wir es gemacht haben, dass wir zuerst die Orte und dann die Ausstellung angegangen sind. Weil die Orte sind ja leer und da sind ja gar keine Personen. Und da wurde ich dann halt mit meiner Vorstellung alleingelassen. Also ich habe mir die natürlich vorgestellt, aber ich konnte diese ganzen Geschichten kannte ich ja nicht, oder ein paar Geschichten kannte ich ja nicht, also die echten Geschichten. Und dann geht man in die Ausstellung und dann hat man erstmal ganz, ganz viele, dann sieht man erstmal ganz, ganz viele Fotos von Inhaftierten. Und dann hat man auf einmal die Menschen vor sich, die hier waren. Also das ist sozusagen, die Ausstellung belebt diesen Ort dann auch wieder. Und die Objekte, die diese Menschen mitgenommen haben, oder also Heinrich, Georges Jacke war da doch auch. Also Textilien wieder. Ja, Textilien. Oder auch eben so zwei Dinge, also es war auch ganz süß, eine Frau war inhaftiert und ein Mann war im Arbeitslager, und die haben sich dann irgendwie getroffen, die Geschichte weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall haben die sich Dinge ausgetauscht, die sie selber füreinander hergestellt haben, also so kleine Püppchen, und wo du echt denkst so, ah, wie, also das ist so wie herzergreifend. Ja, wie herzergreifend. Und das ist dann auf einmal, wie du auch sagst, da passiert so viel Menschliches. An diesen unmenschlichen Orten passiert einfach so viel Menschliches. Der eine, der den Wärter auslacht, die anderen, die sich verliebt Dinge austauschen und so. Das kann halt Unmenschlichkeit noch nicht kaputt machen, ja. Also das ist halt irgendwie dann schon auch hoffnungsvoll, finde ich. Ja. Auch wenn es nicht nur hoffnungsvolle Geschichten sind, die da erzählt werden. Ich finde es ganz interessant, aber auch, um das, man den Rahmen, also den Blick nochmal wieder ein bisschen auf das große Ganze dieser Institution irgendwie zu werfen, weil also der Selling Point, also das, was man eigentlich machen will, wenn man da hingeht. Der Selling Point. Ja, auf jeden Fall. ist halt tatsächlich dieser Besuch in diesen Zellen und so, ne? Und das ist ja auch das, da zahlt man ja auch Geld dafür, also zur Teilnahme an den Selling Führung. Halt. Ja, genau. Ja. So, dann kannst du ja auch für der Schulklasse oder für eine eigene Gruppe was buchen, aber es gibt ganz viele regelmäßige Dinger, wo du halt ein paar Euro zahlst und darfst da mitgehen, so. Die Dauerausstellung, die dort aber ist, die ist kostenlos. Und auch bei meinem ersten Besuch dort, da sind wir irgendwie da hingeradelt und sind dann halt nur in die Dauerausstellung gegangen, weil wir jetzt uns dann nicht anschließen wollten, halt irgendeine Tour. Und das fand ich auch schon gut. Und das finde ich übrigens auch einen guten Tipp. So, also wenn man sich Ausstellungen in Berlin anschauen will, man kann sich auch die Ausstellung in Hohenschönhausen einfach kostenlos anschauen. So, das ist irgendwie eine gute Sache. Aber in dem Moment natürlich, wo du dann in diese Zellen nochmal reinkommst und so weiter, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, als einfach in so eine Ausstellung zu gehen. Ja. Gleichzeitig, was Martha gerade meinte, ist das so, das funktioniert zusammen halt sehr gut, weil ich war überrascht auch über mich selbst, wie ich dann auch die Ausstellung interessant finde und auch die Geschichten der Leute, weil ich muss ehrlich sagen, mir sind so diese, das, was man da oft im Museum macht, so, wir brechen das runter auf Individuen, die erzählen dann ihre eigenen Geschichten und so, das ist mir oft ziemlich wurscht, weil ich denke mir so, wenn das nicht irgendwelche super bekannten Leute sind, die ich in irgendeinen Rahmen setzen kann oder so, dann gibt mir das oft nicht, wenn so ja, Leute, die ich nicht kenne, mir Geschichten erzählen. Verstehe ich bei dir nicht, Matthias. Das hast du denn irgendwann schon mal erzählt, dass du es irgendwie nicht, dass es das für dich immer bekannte Leute sein müssen. Naja, das, man kann das auch anders machen, aber dann ist es mir, dann brauche ich, glaube ich, nicht, bräuchte ich nicht mal einen Namen oder so, dann reicht mir die Apparate. Aber ich meine, der Typ, der dann irgendwie erzählt, ich habe mir das kleine Spinnchen da geholt. So, das, und da komme ich jetzt ja gerade zu. Also ja. Tatsächlich war ich überrascht von mir selbst, wie das dann funktioniert, okay. Dass mich das dann doch anspricht. Hm. Ich habe jetzt auch nicht gelesen, wie der Typ genau hieß und so weiter, man hört diese Geschichte, aber das funktioniert, glaube ich, vor allem so gut, weil ich vorher diese Räume ohne die Leute auch gesehen haben, dass man sich dann fragt, oh, was waren das jetzt denn für Leute? Was haben die da gemacht und so weiter? Und deswegen im Nachhinein das nochmal zu sehen, finde ich das eine gute, sehr gute Kombination. Und ich glaube, wenn man sich entweder nur die Führung anschaut oder nur die Ausstellung, dann fehlt eine Komponente. Ich glaube auch, es fehlt auch. Ja, fehlt das kann was. Sein, ja. Also, ja, wahrscheinlich fehlt was, aber wie gesagt, also ich wäre auch mit der Ausstellung bedient gewesen, so. Also ich kann mir das trotzdem gut vorstellen. Für mich ist es einfach oft zu viel so Orte, die so traurig sind. Ja, das gut, das ist Martha. Aber also ich finde, ich würde es auch so ähnlich sehen wie Matthias. Ich glaube, das sind zwei wichtige Bestandteile, irgendwie, die ohne einander nicht zurechtkommen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Also, oder die gut miteinander kombiniert sind, halt einfach. Ich fand auch, komplette Zustimmung, Matthias, also irgendwie dieses, irgendwie erstmal durch diese leeren Zimmer und Trakte und so zu gehen, war genau das Richtige. Irgendwie auch für mich auch. Also es wurde ja auch irgendwie sehr gut gefüllt durch die Führung und das, was gesagt wurde. Also Also das würde ich denn, wenn ich jetzt was mitgeben dürfte an die Kollegin, das ist wirklich dann auch, aber auch auf diese Kombination zu setzen, weil ich meine, wir waren, also man hätte noch länger wahrscheinlich durch die Gebäude gehen können, aber man kommt dann ja so auf dem Hof wieder raus und ich glaube, wenn man dann einfach so sagt, so, oh, das war jetzt aber schön und dann wird man so entlassen, dann fehlt eben was und ich glaube tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass man dann irgendwie schon darauf aufmerksam gemacht wird oder vielleicht sogar mitgenommen wird, nochmal in die Ausstellung und da dann nochmal was gezeigt bekommt. Das glaube ich, fände ich schon echt ganz gut. Was ich auch super wichtig finde, ist, dass man drüber redet, während man da durchgeht. Also das haben wir ja auch gemerkt, Schiffi war dann immer gesagt, komm, wir müssen jetzt weiter, weiter und so. Ich glaube, also zumindest ich brauchte das zwischendurch mal, diese Sachen auch loszuwerden, also die einem so durch den Kopf gehen, weil das schon sehr schwierige Dinge sind, die da einem gezeigt werden, mit vielen komplexen Zusammenhängen und vielen Emotionen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man zwischendurch immer mal wieder auch darüber reden kann, was einem da so durch den Kopf geht. Ja. Also so alleine und nur so zuhören und sowas, glaube ich, wäre ich auch überfordert. Ich denke jetzt schon so ein bisschen an mein Fazit, ne? Und ich glaube, da können wir jetzt auch hinkommen. Ja, also vielleicht, so wie ich dran denke, kommt es wieder an Anfang zurück, das, was wir ganz am Anfang mal besprochen hatten. Also natürlich würde ich irgendwie jedem empfehlen, mal in die Gedenkstätte Hohenschönhausen zu gehen. Und auch sei es einfach nur, um einmal in diesem Freigängerhof irgendwie so einen kleinen Kreis zu drehen, weil man da irgendwie schon, oder jedenfalls ich, da irgendwie schon so ein bisschen, also keine Ahnung, das klingt jetzt vielleicht vermessen, aber so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekam, vielleicht wie es ist, irgendwie nicht frei zu sein. Aber, also weswegen jetzt an Anfang zurück, also Gedenkstätten empfehlen, dahin zu gehen. Also warum eigentlich? Warum sollte man verdammt nochmal irgendwie Leuten sagen, ja, warum sollte man sich das antun? Warum soll man Leuten sagen, geh dahin, geht zu so einem Ort des Mega-Unrechts, zieht euch das rein? Also die ganzen sonstigen Erklärungsversuche, die wir im Museum Park immer machen, so von wegen, ja, hier soll was Unterhaltsames haben, es sollte irgendwas mit mir zu tun haben und so weiter. Diese ganzen Erklärungsmuster greifen da irgendwie nicht so richtig. Ne? Doch, also das ja? schon. Ja, was? Ja, okay. Also ich glaube, ein Museum kann und sollte das auch nicht leisten. Dieses, also diese Museum. Krasse, also sagen wir mal. Eine Gedenkstätte meinst du? Nein, ein Museum. Ja, okay. Also du hast ja jetzt gesagt, im Vergleich zum Museum, oder? Also ich finde, ein Museum sollte jetzt nicht sagen, ja, wir bauen jetzt mal hier das U-Boot nach und dann schicken wir mal da alle durch, weil das ist ja nicht, also ich finde, auch wenn es nachgebaut wäre, wäre es nicht, ich finde es dann auch nicht richtig. Ja. Aber man, also vor dem Hintergrund, warum man das empfehlen könnte, ist eigentlich nur zu sagen, dass, du hast es ja eigentlich schon beantwortet, dass du gesagt hast, ich bin da diesen Tigergang rumgelaufen und habe gefühlt, dass so fühlt es sich an, wenn man nicht frei ist. Das ist ja schon eine krasse Erkenntnis, die du da jetzt heute. Naja, was heißt Erkenntnis? Ja, doch. Nee, ich habe da keine Erkenntnis gewonnen. Ich habe, glaube ich, irgendwie so ein kleines Gefühlchen da irgendwie bekommen. Aber, ja, okay, aber das ist ja ein krasses Gefühl, was dich da angesprochen hat. Ja, das stimmt, aber wieso, also. Ja, aber wieso sollte man halt, wieso sollte man jemandem sagen, setz dich sozusagen einer dir nicht angenehmen Situation aus? Geh zu einer Gedenkstätte, wo die mega Scheiße passiert ist und setz dich dem aus. Wieso? Ich glaube, da findet man wahrscheinlich jetzt auch keine Antwort irgendwie drauf. Ich würde das auch nicht machen. Ich, aber eigentlich muss ich aus meinem. Du bist unter Zwang. unter Zwang zur muss ich jetzt sagen. Ja. Geht dahin. Nein, ich finde gerade, also ich finde es einen sehr, sehr guten Bildungsort für Schulklassen, glaube ich. Das ist eine sehr sinnvolle Art, dieses Thema, sich diesem Thema zu begegnen, finde ich einfach. Also aus Büchern kriegt man da nicht so viel mit und auch nicht aus Dokus oder so. Und das ist meine große Empfehlung. Also habt ihr eine Schulklasse oder habt ihr auch Schüler, sagen wir mal, ab wie vielen Jahren? Ab 14? 12? 14? Ja, 12 ist, glaube ich, noch zu heftig. Schön mit der Kita. 14 oder 16 oder sowas. Da würde ich sagen, super, macht das. Muss jetzt nicht der tolle Wochenend-Familienausflug sein, aber das ist mega wichtig. Ja. Was ich spannend finde, das ist auch mein Fazit. Ich finde, mein Fazit ist am spannendsten. Nee, tatsächlich, ich mache mich ja immer lustig, wenn über die Aura des Objekts gesprochen wird. So. Ich meine, was soll das? Das voll der Quatsch. Alles so. Aura. Ja, genau. Und dann gehst du irgendwie nach Hohenschönhausen und denkst dir so, ja, krass. So, das ist einfach, die Aura hat der authentische Ort macht in dem Fall einfach einen Unterschied. Ja. So, das ist. Der ist auch nicht zu beschreiben, das ist tatsächlich, das musst du irgendwie erleben und ich meine, man merkt das jetzt auch bei uns drei, bei dem einen macht es halt mehr, bei dem anderen macht es halt irgendwie weniger auf so einer rein emotionalen Ebene und so weiter, aber irgendwie dieses Faszinosum durch diesen Ort zu gehen, der mehr oder weniger noch so aussieht, wie er aussah. So riecht, ist so krass. Ja, dieses sehr körperliche, so dieses Erlebnis auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch wirkt ja auch nur zum gewissen Grad aus sich selbst heraus. Man merkt einfach, wie wichtig so personelle Vermittlung auch an so einem Ort ist. Du kannst auch, ich kann auch alleine durchgehen und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist bestimmt immer noch faszinierend, aber nur zu einem gewissen, also bis zu einer gewissen Ebene und weiter halt nicht. Du meinst, weil du von dir selber fasziniert bist? Ja, ihr könnt mich auch buchen, ich gebe euch eine Führung durch Hohenschönhausen. Mein Gott, wirklich nicht. Nee, aber tatsächlich ist das interessant und also wir haben das jetzt heute gemerkt, ich sage jetzt, vielleicht bin ich da auch jetzt natürlich irgendwie ein bisschen voreingenommen, aber ich brauche da jetzt auch nicht zwangsläufig einen Zeitzeugen so. Gleichzeitig, so wie wir die Ausschnitte in der Ausstellung gesehen haben, merkt man trotzdem, dass auch das natürlich einen Mehrwert hat. Ja, also das ist vielleicht was, vielleicht kann ich mein Fazit nochmal kurz ergänzen, was Antrag ist genehmigt. Ja, okay, alles klar. Da würde ich tatsächlich auch nochmal wieder. Das wäre ein Grund für mich, auch nochmal wieder zurückzukehren und so einen Zeitzeugen da auch mal zu hören, der mir was dazu erzählt, weil also der Ort an sich ist schon einfach so extrem, extrem. Auratisch. Ja, und extrem. Aber dann auch noch jemanden zu haben, der das auch wirklich sozusagen der da drin gelebt hat und seine Erfahrung da irgendwie zu. Das könnte ich mir auch immer sehr gut vorstellen. Also ich würde es auch anderen Leuten empfehlen, also diese Geschichts, also die sich halt auch für Geschichte interessieren, glaube ich. Also weil wir ja ganz oft fragen, sagen so, da würden wir unsere Freunde da hinschicken und so. Ja. Aber ich glaube, ich muss da nicht nochmal mitkommen. Gut. Ich schicke alle anderen hin, aber ich bleibe zu Hause. Das ist das Vater für Vater. Genau. Ja. Gut. Aber da, und ich bewundere Steffi, dass sie da arbeitet, hinter dem Stacheldraht. Hinter schwedischen Gardinen. Ja. Ja. Aber ich habe ein Fazit, ich habe noch ein kleines Fazit. Ja, und noch ein Fazit. Wir überschlagen uns mit. Ja, genau. Ein Fazit kommt selten allein. Nee, mein Fazit ist nur, der Museumbar kann nicht nur Museum, sondern wir können auch Gedenkstätte. Ach so. Das habe ich heute festgestellt. Das können wir auch sehr gut. Mhm. Könnt ihr uns auch einladen, wenn ihr eine Gedenkstätte habt. So bei euch im Garten, dann kommen wir da vorbei. Habt ihr eine Gedenkstätte, ruft uns an. Genau, 0800 Gedenkstätte. Ja, ja, ist doch gut. Das, ja, das war doch heute wieder ein anderer Museumbug-Ausflug, aber ein trotzdem auch unglaublich guter an diesem kalten Februartag. Letzten 28. Februar. Wir haben schon 28. genau. Dann, tja, was bleibt jetzt noch? Matthias. Es bleibt noch Matthias. Als allerletztes bleibt Matthias. Noch ein Fazit. Wenn euch das hier irgendeinen Mehrwert gegeben hat, was wir hier erzählt haben, die letzten 8 Stunden. Eigentlich kaum sein kann, aber. Genau. Dann könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr wollt. Und der einfachste Weg, das zu tun, ist, uns eine gute Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens zu machen. Also sei das beim Feind, also bei Spotify, oder eben auch die Feind. Spotify. PM. Genau, oder bei Apple Podcasts. Uns einfach eine gute Bewertung geben, ein paar Sternchen. Das ist auch der Feind. Genau. aber egal. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr eine Meinung habt zum Thema Gedenkstätten und alles, was sich darum dreht, dann könnt ihr uns schreiben. Museumbug.net ist unsere Webseite, da findet ihr uns. Und als @museumbugcast, muss man sagen, sind wir bei Twitter unterwegs. Da könnt ihr uns einfach auch folgen. Und und gebt uns auch Ideen, wo wir mal hin sollen, weil wir planen so ungefähr jede zweite Folge, wenn es sich dann ausgeht, eine kleine Klassenfahrt. Das heißt, wir können auch bei euch vorbeikommen und vielleicht ladet ihr uns ein oder so? Das ist jetzt so ein bisschen unser Plan. Mal gucken, ob wir den auch wirklich durchziehen. Aber ich hatte schon zwei Ideen für die nächste Exkursion. Also wir würden ja jetzt nächste Folge dann vielleicht noch irgendwo anders mal hinfahren, ne? Was? Ich habe Marihuana verstanden. Was? Du hast Marihuana verstanden? Nein, ich wollte nur Marihuana. Wieder nochmal ins Handmuseum. Nein, ich wollte nur sagen, das ist ja so der Plan, dass wir jetzt das zweite Mal losfahren. Ach so. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja. Aber an mir soll es nicht scheitern. Genau. Ich guck Matthias an. Hä? Ich guck Martha an. Genau, nee, aber sagt euch mal Bescheid, weil es gibt noch viele Gedenkstätten und Museen in diesem Land, wo wir gern vorbeikommen. Und wie ihr merkt, ihr bekommt hier feinstes Feedback, schön filetiert und aufbereitet von 3 super lauschigen Museumskäfern. Wenn das nicht Grund genug ist, mal Hallo zu sagen. Das stimmt. Gut. Jetzt sagen wir Tschüss. Genau. Tschüss, ne? Oder? Tschüss. Bleibt schön lauschig da draußen. Passt auf euch auf. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.